Alle, die mich hassen, machen Fehler. Jeder Hater macht einen Bogen um mich. Du Bitch bist next, ich hab für alle Bretter. Keiner hast von niemand, lieber besteht den Kiefer. Lieber mit Liedern, nun liefert jemand für dich, für ihn an alle Bretter. Weg da, keiner kann mich ficken, bin immer noch besser als sie alle zusammen. Warte nicht lang und hab für alle Bretter. Bretter, die dir zeigen, dass so ein feines Schwein dann mit mir zu mir braucht, du weißt genau, ich hab für alle Bretter. Hast du Rapper, wer mich bettet, labert, nennt mir Fick, Rap, Klick, Klack. Du Versager, weg da, spiel nicht das Opfer, kleiner. Keiner kann dich Schmock mehr leiden. Wenn ich am Mike bin, zeig ich dir, Kleinkind, deine Todeszeilen. Und es geht weiter, du kleiner Pisser, will Streiter. Wenn ich mit dir fertig bin, werde ich dir deine Klick zu Preis schlagen. Ich scheiß auf alles und jeden, ich rap für Reichtum und Fame. Nimm dir dein Mike, nimm dir dein Tape, du Depp, verlasse die Gegend. Du bist ein Niemand für mich, nenn mich nicht Schieber. Ich bin jung, ich bin wild, nenn mich den Typ, mit dem du Beef hast. Du bist nur hart, wenn ein schwuler Arsch auf J.J.O. ist. Hate nicht, ich weiß, wer von beiden bald im Mercedes sitzt. Ich will hier keiner haben, keiner Baben, bleibst ein Spaß. Du wärst genau mir, ich zeig die Harlem in meiner Stadt. Du hast doch gar keine Ahnung, wer jetzt vor dir steht. Kein Nackt ohne Gnade, ich bleib stehen und nicht verstehst. Für alle Bretter, alle, die mich hassen, machen Fehler. Jeder Hater macht einen Bogen um mich. Du Bitch bist nix, ich hab für alle Bretter. Keine Angst vor niemand, lieber wisch dir den Kiefer. Lieber mit Liedern und liefert immer für dich, für ihn. Alle Bretter weg, da keiner kann mich fetten. Bin immer noch besser als ich alle zusammen. Warte nicht lang und mach für alle Bretter weg. Ja, die dir zeigen, dass so ein feiges Schwein nicht mehr zum Open braucht, du weißt genau, ich hab für alle Bretter. Du siehst mich nur noch von hinten und stark verschwommen. Und das Logo auf meinem Rücken hat wieder an Respekt zugenommen. BZ versperrt deine Sicht wie ein Turm. Die Medien sind auf dich konzentriert, als wär ich ein Sturm. Und ich bruch alles weg, es macht Boom auf mein Tracks. Dein Ego wird durchgepickt wie eine Hure im Bett. Und du bist cool und ich nett, ha. Ich nehm nur einmal tief Luft und deine ganze Crews aus dem Geschäft. Meine Fans werden bisher noch auf Tauben gesetzt. 1 zu 1000, dass mein Rap bald das halbe Deutschland besetzt. 1000 Bars für dein Arsch, 1000 Bars für dein Text. Das sind 2000 Bars, ein Ding, kein dumm Gelaber steckt. Ich muss mich nicht profilieren, aber hier kriegst du Bretter auf die Ohren, als wärst du neu mit Profis trainiert. Ich kann nur profitieren. Die zweite Runde mit Eva und ihr kriegt mehr Beef als all you can eat, yeah. Ich hab für alle Bretter, alle, die mich hassen, machen Fehler. Jeder Hater macht einen Bogen um mich. Du Bitch bist nix, ich hab für alle Bretter. Keine Angst vor niemand, lieber bestell den Kiefer. Lieber mit Liedern und liefert immer für dich, für ihn an alle Bretter weg. Da keiner kann mich ficken, bin immer noch besser als ich alle zusammen. Warte nicht lang und lauf für alle Bretter. Bretter, die dir zeigen, dass so ein feiges Schwein nicht mehr zu mir zu brauchen. Ich hab für alle Bretter, die Welt bedeuten. Kacke auf dein Geld und Bräute. Nimm mich kleinen Scheißer oder JJ Arthur Beute. Scheiß auf deine ganzen Leute, ich geb dir meinen Schwanz zu Beute. Keiner wagt es mich zu ficken, an mir zerplatzen Träume. Wie eine geladene Waffe, boom, direkt und frontal. Ich sammle nicht tausend Leute und komm dir nahe. Ich bin ein guter Junge, jeder weiß das. Doch wenn du so rummachst, heißt das 10 kurze Schläge auf die Schläfe von dem kleinen Scheißer. Ich bin nicht Ghetto und ich will es auch nicht sein. Auch mit Schlägen auf einer Party oder bösen Stress daheim. Doch Hass jeder hat ihn, ich glaube fast jeder hat die. Ich kann auch manchmal nix dafür, doch ich rast aus bei so Spasten. Du weißt, du machst einen Fehler, lass besser sein und jetzt geh mal. So betrachtet bist du Opfer und ich bin gleich ein Täter. Ich hab für alle Bretter, alle, die mich hassen, machen Fehler. Jeder Hater macht einen Bogen um mich. Du Bitch bist nix. Ich hab für alle Bretter, alle, die mich hassen, machen Fehler. Jeder Hater macht einen Bogen um mich. Du Bitch bist nix. Ich hab für alle Bretter, keine Angst vor niemand. Lieber bisch dir den Kiefer, lieber mit Liedern und liefert immer für dich, für ihn an alle Bretter. Weg da, keiner kann ich ficken, bin immer noch besser als ich alle zusammen. Warte nicht schlank und mach nur alle Bretter. Bretter, die dir zeigen, dass so ein feiges Schwein nicht mehr zum Mucken braucht. Du weißt genau, ich hab für alle Bretter.